Kunst. Der Bot dreht den Blockbuster. Die riesige Fassade des New Mission Theater mit seinen großen Werbetafeln taucht die dunkle Straße in ein grelles Licht. Das Kino ist einer der Sehnsuchtsorte von San Francisco. Die US-Küstenmetropole wollte immer das kulturelle Zentrum des Staates Kalifornien sein, stand aber stets im Schatten der dominanten Filmindustrie aus Hollywood in Los Angeles. Das New Mission Theater in San Francisco hat den Anspruch, ein Gegenmodell zu den bombastischen Blockbuster-Kinos aus Hollywood zu sein. Seit der Eröffnung im Jahr 1916 hat es vor allem avantgardistischen Filmkünstlern eine Bühne geboten. An diesem Abend will das Kino wieder einmal Hollywood herausfordern, aber anders als jemals zuvor. Es ist einer der seltenen Tage, an denen es in San Francisco regnet. Rund um den Eingang des Kinos drängen sich die Menschen trotzdem. Der große Kinosaal ist im Stil des spanischen Kolonialbarocks gebaut. Die hohen Decken sind mit kunstvollen Stuckarbeiten und Ornamenten verziert. Die Wände werden von deckenhohen Säulen verdeckt. Das Licht wird abgedunkelt und die Filmvorführung beginnt. Flammen züngeln auf der Leinwand empor, tanzen wild und ungestüm. In ihrem leidenschaftlichen Tanz zeichnet sich die Silhouette einer Frau ab. Es ist, als ob das Feuer selbst menschliche Formen annimmt, Gestalten, die sich in den Flammen bewegen und verschmelzen. Doch so schnell sie erschienen sind, verlöschen sie auch wieder, lassen nur Dunkelheit zurück. In der nächsten Szene wird erneut die Figur einer Frau sichtbar. Ihr Körper, nur spärlich von roten Stoffbahnen bedeckt, die sich um Bauch und Arme schlingen, steht im Kontrast zur düsteren Umgebung. Ein Schwarm Krähen umkreist die Frau, ihre schwarzen Augen fixieren sie, während sie drohend ihre Flügel ausbreiten. Die Szenen gehören zu dem Kurzfilm Protoplasm. Aber keines der Bilder wurde von Kameras aufgenommen. Sie alle entstammen einer künstlichen Intelligenz. Die Macherin hinter dem Film, Joaquin Soon, kommt nicht aus der Filmszene, sondern ist Informatikerin und promoviert an der britischen Kunsthochschule Royal College of Art. Insgesamt werden an diesem Abend 19 Filme gezeigt. Soon erhält für ihr Werk gleich mehrere Auszeichnungen. Das ist das erste KI-Filmfest der Welt, schwärmt Organisator Edward Saatchi. Wir schreiben hier Geschichte. Nicht Hollywood, sondern die Technologiekonzerne aus dem Silicon Valley sind dabei, die nächste Revolution der Filmbranche anzustoßen. Dazu bittet Saatchi mehrere Experten auf die Bühne. Ein Star des Abends ist Cristobal Valenzuela. Er ist der CEO von Runway. Das Unternehmen gilt als führend im Erstellen von Videos mittels künstlicher Intelligenz. Anfangs stellte Valenzuela Werkzeuge bereit, mit denen sich aufgenommene Filmsequenzen verändern ließen. So konnte man beispielsweise nachträglich störende Gebäude entfernen oder Menschen hinzufügen, die ursprünglich gar nicht in der Szene auftauchen. Mittlerweile ist das System in der Lage, nur aufgrund der Eingabe weniger Worte ganze Filmsequenzen zu kreieren. Die Eingabemaske zeigt etwa die Worte »Dschungel bei Tag«. Wenige Sekunden später produziert das System eine täuschend echte Szene aus einem Dschungel mit üppigen Pflanzen und einem kleinen Pfad in der Mitte. »Dschungel, Fluss, Tag« führt zu einer Szene von einem breiten Fluss, der von dicht stehenden Bäumen und Palmen dominiert wird. Das schwache Sonnenlicht und leichter Nebel geben einen Hinweis, dass es sich um eine Szene am frühen Morgen handeln soll. Die Worte »Oase in der Wüste« lassen das System eine Szene kreieren, in der ein kleiner See, umringt von kleinen Büschen und einigen wenigen hohen Palmen, gezeigt wird. Im Hintergrund sind Wüstendünen erkennbar. Die Sonne ist klein im Hintergrund zu sehen. Als ich mit Cristobal Valenzuela ein Interview führe, klingt er begeistert. »Das ist erst der Anfang«, sagt er. Noch seien die per künstliche Intelligenz kreierten Szenen auf wenige Sekunden begrenzt. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis KI-Systeme nahezu alle denkbaren Filmsequenzen in beliebiger Länge kreieren könnten. Derzeit sei die Qualität der künstlichen Intelligenz bei der Erstellung von Videos mit den Anfängen der ersten Filmkameras vergleichbar. Diese Filme waren schwarz-weiß und es gab noch keinen Ton. Bei den Filmkameras dauerte es Jahrzehnte, bis sich verlässliche Farbfilmformate etablierten. Technicolor schaffte in den 1920er Jahren den Durchbruch. Bei KI könnten die Innovationssprünge schneller kommen, viel schneller. Das Tempo ist rasant, sagt Valenzuela. Niemand kann verlässlich sagen, was die Systeme in ein paar Jahren leisten werden. Sicher sei nur, dass diese weit besser als ihre Vorgängersysteme sein würden. Valenzuela unterscheidet sich von den üblichen Gründern in der US-Tech-Branche. Während Tech-Vordenker wie OpenAI-Chef Sam Altman schon als Kinder mit dem Programmieren anfingen, wuchs Valenzuela in Santiago in Chile ohne Computer auf. Seinen ersten eigenen PC hatte er erst mit 20 Jahren. Im Studium bewegte er sich an der Grenze zwischen Wirtschaft und Kunst. An der Universidad Adolfo Ibáñez in Santiago absolvierte er einen Bachelorstudiengang in Wirtschaft. Seinen Masterabschluss machte er in Design und wurde später Professor an der Kunstfakultät. Für ein Forschungsprojekt kam er an die New York University. Dort bewegte er sich weiter an der Schnittstelle zwischen technologischen Entwicklungen sowie Design und Kunst. Schließlich gründete er mit zwei Freunden Runway. Wir wollen Werkzeuge für Künstler schaffen. In unserem Bereich waren wir auch so etwas wie Künstler, sagt Valenzuela. Wir bauen keine Technologie, nur um neue Technologie zu erschaffen. Wir wissen, was Künstler wirklich brauchen. Er beschreibt dabei seine Produkte ausschließlich als Werkzeuge. Die kreative Kraft komme letztlich von den Menschen. Es wird niemals dazu kommen, dass du einfach die Wörter Star Wars Film eintippst und daraus entsteht ein kompletter Film über Star Wars, sagt Valenzuela. Künstliche Intelligenz könne zwar Szenen erschaffen. Am Ende sei es aber ein Mensch, der die richtigen Sequenzen auswähle und zu einem fertigen Film zusammenfüge. Die Auswahl ist letztlich Handarbeit, das ist Teil des kreativen Prozesses, sagt Valenzuela. Für die Filmindustrie ist der Einsatz von Technologie nichts Neues. Schon heute sind Spezialeffekte ein fester Bestandteil der meisten Produktionen. Als 1977 der erste Film der Star Wars-Reihe von George Lucas in die Kinos kam, etablierte er neue Maßstäbe. Das Weltraumepos war nur dank spezieller Effekte möglich. Seitdem wird die Technik immer weiter verfeinert. Vor 10 Jahren verunglückte Schauspieler Paul Walker tödlich bei einem Autorennen, bevor er die Dreharbeiten für einen Teil der Filmreihe Fast and Furious abschließen konnte. Für die letzten Szenen mussten Walkers Brüder Caleb und Cody etliche Szenen nachspielen, damit der Film erscheinen konnte. Mit Spezialeffekten wurden die Sequenzen so bearbeitet, dass es wirkte, als seien sie von Paul Walker selbst gespielt worden. Moderne KI-Systeme können noch viel mehr und sind beispielsweise in der Lage, die Stimmen von Menschen nachzuempfinden. Künftig sollen Schauspieler komplett digital erschaffen werden können. Erste Filmstudios wollen Schauspieler dazu verpflichten, sich für Filmproduktionen zu digitalisieren. In Europas größtem Filmstudio in Potsdam-Babelsberg ist das bereits möglich. Dort können sich Schauspieler einscannen und in Avatare verwandeln lassen. Profis leuchten sie dazu aus und erfassen sie mit 42 Kameras von allen Seiten. Ein Computerprogramm setzt die Aufnahmen dann zu 3D-Figuren zusammen, die etwa als Statisten eingesetzt werden können. Statt die Schauspieler selbst zu buchen, können Produzenten sich in einer Art Online-Shop ihre Avatare herunterladen und sie durch Parks und Fußgängerüberquerungen laufen lassen. Noch kommen die Gestik und Mimik von den echten Schauspielern. Doch auch dafür gibt es schon technologische Lösungen. Die chinesische Alibaba Group etwa hat eine Technologie entwickelt, mit der sich Fotos animieren lassen. Mit Animate Anyone können zum Beispiel die Bewegungen eines tanzenden TikTok-Stars auf beliebige andere Personen übertragen werden. Ähnlich wie in den frühen Tagen von Bildgeneratoren hat die Technologie zwar noch Schwächen bei der korrekten Darstellung von Händen, doch sie funktioniert bereits erstaunlich gut. Hollywood rebelliert. Jane Fonda marschiert mit Entschlossenheit durch Hollywoods Straßen, ein Protestschild fest in der Hand. An ihrer Seite demonstrieren im Juli 2023 andere renommierte Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie protestieren gegen die wachsende Dominanz der künstlichen Intelligenz in der Filmindustrie und für eine angemessene Bezahlung. Wir müssen kämpfen, sagt Fonda. Sie fügt hinzu, es ist nicht hinnehmbar, dass KI uns ohne unsere Einwilligung und ohne Entlohnung reproduziert. Viele Stars sehen die neuen KI-Systeme nicht als Werkzeug, sondern als das Ende ihrer Zunft. Nach monatelangem Arbeitskampf erwirken sie zumindest, dass Filmproduzenten künftig ihre Einwilligung einholen müssen, bevor sie digitale Kopien von ihnen erstellen oder aus Aufnahmen von ihnen und anderen Schauspielern neue synthetische Charaktere erstellen. Und wenn ihr eigener Avatar im Laufe einer Film- oder Serienproduktion für sie übernimmt, sollen sie genauso entlohnt werden, wie wenn sie wirklich mitgespielt hätten. Wie zukunftsträchtig dieses Geschäftsmodell ist, bleibt jedoch unklar. Das Verhältnis von Mensch und Maschine verschiebt sich auch im Film. KI-Systeme sind tatsächlich mehr als einfache Werkzeuge. Sie sind mehr als eine Filmkamera, die neue Sequenzen einfangen kann. Auch wenn Valenzuela sich als Partner der Künstlerinnen und Künstler sieht, empfinden viele Schauspielerinnen und Schauspieler ihn als eine Bedrohung. Während sie in Hollywood mit Schildern auf dem Walk of Fame demonstrieren, kann Valenzuela den Abschluss einer weiteren Finanzierungsrunde für sein Unternehmen bekannt geben. Investoren wie Google und der Chip-Spezialist Nvidia steckten frisches Kapital in die Firma und lassen die Bewertung auf 1,5 Milliarden Dollar ansteigen. Auch andere Firmen steigen mit vielen Ressourcen und viel Geld in das Geschäft ein. Eines der einflussreichsten Technologieunternehmen mit engen Beziehungen zur Unterhaltungsbranche ist Adobe. Die Firma mit Hauptsitz in San Jose am Südende des Silicon Valley steht hinter Produkten wie der Bildbearbeitungssoftware Photoshop oder der Videosoftware Premiere. Nun setzt die Firma voll auf KI. Firefly, auf Deutsch Glühwürmchen, heißt das neue Paket, das KI-Funktionalitäten in alle Anwendungen des Unternehmens bringen soll. Per einfachem Befehl lassen sich Bilder erschaffen, die wie Fotos wirken. Videos lassen sich bearbeiten und kreieren, so ähnlich wie bei Runway. Wir erhöhen die Geschwindigkeit und machen die Produkte erschwinglicher, verspricht Adobe-Chef Shantanu Narayen. Künftig soll sich jeder Hobbyfilmer Effekte leisten können, die bislang nur aufwendige Filmproduktionen in Hollywood stemmen können. Sie können sich auf ihre kreative Arbeit konzentrieren. Die Software kümmert sich um die Umsetzung, sagt Narayen. Wie viel kreative Arbeit am Ende dieser Entwicklung noch von Menschen gemacht wird, ist völlig offen. Darüber wollten wir für dieses Buch auch mit Netflix sprechen. Doch das Streaming-Unternehmen will zu dem Thema zur Zeit unserer Recherche weder Interviews noch Hintergrundgespräche anbieten. Womöglich auch aus Angst vor negativen Reaktionen. Während in Hollywood Schauspieler aus Angst um ihre Jobs streiken, berichten Medien über Stellenausschreibungen von Netflix für hochbezahlte KI-Experten. Besonders die Suche nach einem Produktmanager für die Machine Learning-Plattform sorgt für Aufsehen und Ärger. In der Jobbeschreibung heißt es: Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz treibt die Innovation in allen Bereichen des Unternehmens voran. Von der Unterstützung beim Kauf und der Produktion großartiger Inhalte über die Unterstützung unserer Mitglieder bei der Auswahl der richtigen Titel durch Personalisierung bis zur Optimierung unserer Bezahlprozesse und anderer umsatzorientierter Initiativen. Es ist besonders der Hinweis auf die Erstellung von Inhalten, über den berichtet wird, und das Gehalt von bis zu 900.000 Dollar pro Jahr, das Kandidaten in Aussicht gestellt wird. Dabei ist mit der Anzeige natürlich längst nicht gesagt, dass Netflix Schauspieler abschaffen will. Künstliche Intelligenz kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise helfen, Inhalte zu generieren und zu verbessern. So hat Netflix bereits 2022 verschiedene Machine Learning-Anwendungen vorgestellt, die vor allem den Schnitt und die Bearbeitung von Filmen einfacher machen sollen. Mit einer der Lösungen lassen sich zum Beispiel Filmsequenzen finden, die perfekt ineinander übergehen, indem sie eine Bewegung oder ein Bildmotiv fortsetzen. Mit einer weiteren Anwendung lassen sich Objekte identifizieren und markieren. Andere Unternehmen haben weniger zu verlieren, wenn sie über KI-Innovation sprechen. Das Startup Waymark aus San Francisco verbindet schon jetzt mehrere KI-Werkzeuge, um ganze Filme erschaffen zu lassen. Waymark-CEO Alex Persky-Stern verkauft das Angebot in erster Linie als Lösung für Firmen. Das System kann deren Website analysieren und daraus in kurzer Zeit einen Werbefilm kreieren. Textroboter wie die von OpenAI schreiben das Filmskript. Programme wie die von Runway erzeugen die Sequenzen, und synthetische Stimmen wie die vom Startup 11 Labs lesen die Sprechertexte vor. Am Ende kann so ein ganzer Film mittels KI entstehen. Die aus Kanada stammende Sängerin Grimes, die mit ihrem richtigen Namen Claire Boucher heißt, sieht KI nicht als Gefahr für ihre Karriere als Künstlerin, sondern als Chance. Sie hat die KI-Software ElfTech veröffentlicht. Wer sich für das Programm registriert, kann dann mit der Stimme von Grimes sprechen oder singen. Wer die Stimme für kommerzielle Zwecke nutzt, verpflichtet sich, die Umsätze mit Grimes zu teilen. Die Filmemacherin Justine Bateman sieht KI hingegen als Bedrohung. Künstliche Intelligenz in der Kunst ist nicht weniger als die Zerstörung der 100 Jahre alten Filmindustrie, schrieb sie im Mai 2023 in einem Essay für das US-Magazin Newsweek. Künstliche Intelligenz steuere schon heute, welche Beiträge und Werbeanzeigen wir in sozialen Netzwerken angezeigt bekommen. Sie trainiere uns zu immer kürzeren Aufmerksamkeitsspannen. Wenn jetzt noch KI-generierte Filme hinzukämen, verstärke sich der Trend. Wirkliche Kreativität werde zerstört, argumentiert Bateman. KI werde auf der Basis bestehender Filme kreiert. Wenn sich menschlich geschaffene Werke in Zukunft finanziell immer weniger lohnen würden, drohe ein KI-getriebener Einheitsbrei. Die Erfindung der Promptographie. Einer, der ihr scharf widersprechen würde, ist Boris Eldaxen. Der Berliner Foto- und Videokünstler ist ein Pionier beim Einsatz von KI in der Fotokunst und der Erzeugung fotorealistischer Bilder. Zwischen Kunstausstellungen in Litauen und Online-Workshops zur KI-Bildgenerierung nimmt er sich Zeit für eine Videoschalte nach Düsseldorf. Ich hatte bis dato schon einige Bildgeneratoren ausprobiert, aber erst im Gespräch mit Boris Eldaxen wird mir klar, dass es dabei um viel mehr als um per Knopfdruck erstellte Bilder geht. Vielmehr macht er begreiflich, dass gerade eine neue Kunstform entsteht. Es sei nämlich eine Sache, in einem Bildgenerator einzugeben. Eine fette und hässliche französische Bulldogge isst Pizza am Bahnhof Zoo. Aber eine andere, auch sein Wissen über das Bildermachen in diesem Prozess einfließen zu lassen. Es gibt Beispiele. Welches Medium möchte ich generieren lassen? Soll das aussehen wie Fotografie, Zeichnung, Malerei, 3D? Mit der Entscheidung gehe es erst los. Was ist das für eine Fotografie? Polaroid, analog, digital? Wie sollen die technischen Parameter aussehen? Was benutzt du für eine Kamera? Welches Objektiv? Welche Marke? Wie viel Belichtungszeit etc.? Hinzu kämen kompositorische Fragen. Gucke ich mit der Kamera von oben nach unten auf den Hund oder aus der Pizzaperspektive? Passiert etwas im Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund? Und was für Farben solle das Bild haben? Knallbunt, monochrom, Winter, Sommer, Herbst? Soll es aussehen wie aus den 1970er Jahren? Eldaxen zählt noch Stile auf, Genres, die Auflösung. Dann sagt er, man muss diese Elemente nicht alle verwenden. Aber jede Entscheidung, die ich nicht treffe, die trifft dann die KI für mich. Für seine Bilder steuere er 50-80% der Bildgenerierung. Darunter fallen viele kleine Bearbeitungsschritte, bei seinen Bildern seien es bis zu 150, sagt der Künstler. Dazu gehören Aufforderungen an die KI, an bestimmten Stellen innerhalb eines Bildes Änderungen vorzunehmen. Zum Beispiel ein schwarzes Hemd durch einen rosafarbenen Pullover auszutauschen, das sogenannte In-Painting. Oder das Bild an den Rändern zu erweitern und mit Inhalt zu füllen, Out-Painting. In welchem Maße der Schöpfer sein neues Kunstwerk kontrollieren könne, hänge davon ab, wie gut er die Plattform oder gar mehrere Plattformen beherrsche und wie viel Erfahrung er oder sie mit dem KI-gestützten Bildermachen habe. Ich werde wie ein Regisseur in einem Film und habe ein Team von Assistenten, erklärt Eldaxen den Prozess aus seiner Sicht. Über Deutschland hinaus hat Eldaxen Anfang 2023 von sich reden gemacht. Denn eigentlich sollte er den renommierten Fotografiepreis Sony World Photography Award mit einem Doppelporträt von zwei Frauen gewinnen. Nur, er nahm ihn nicht an. Eldaxen hatte sich Ende 2022 um den Preis beworben, weil er herausfinden wollte, ob die Ausrichter von Fotowettbewerben auf den Einzug von KI-Bildgeneratoren vorbereitet sein würden. Im Fall des Sony Awards stellte sich heraus, der Organisator Creo und seine Jury waren es nicht. Sie wollten ein Foto zum Preisträger küren, das in Wirklichkeit keines ist. Und als der Künstler sie auf ihren Irrtum aufmerksam machte, hätten sie den Fehler am liebsten vertuscht. Das von Eldaxen eingereichte Bild sieht aus, als wäre es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden. Das Bild zeigt zwei hintereinander stehende Frauen. Die vordere ist jünger, schaut in die Ferne. Die linke Hand liegt auf ihrer Brust. Die ältere Frau hinter ihr könnte vom Alter her ihre Mutter sein. Sie berührt mit dem Mund den Nacken der jüngeren Frau. Ihr Blick scheint nachdenklich und in sich gekehrt. Ihre Hände ruhen auf den Schultern der Jüngeren. Schon bei genauerem Betrachten dieser Hände hätte der Jury Zweifel kommen können, ob es sich hier um ein Foto handelt. Mehrere Fingernägel sind unförmig. Auch die Position der Arme sieht merkwürdig aus. Es sind Unstimmigkeiten, die für KI-generierte Bilder Anfang des Jahres 2023 typisch waren. Eldaxen scherzt knapp ein Jahr später, sein Bild komme aus dem KI-Mittelalter. Im Titel des Bildes hatte der Künstler zusätzlich einen Hinweis an die Veranstalter versteckt und es Pseudomnesia, die Elektrikerin, genannt. Das lateinische Wort bedeutet Erinnerungstäuschung. Tatsächlich ist alles an dem Bild eine Täuschung. Weder die Frauen noch die Szene hat es je gegeben. Was Boris Eldaxen allerdings noch mehr überraschte, war der Umgang von Creo mit dieser Wahrheit. Denn der Ursprung des Bildes schien die Veranstalter nicht zu interessieren. Nach seiner Nominierung für die enge Auswahl der Preisträger wies Eldaxen erneut darauf hin, wie das Bild entstanden war. Das lässt sich anhand des Nachrichtenwechsels nachvollziehen, den Eldaxen auf seinem Blog in großen Teilen öffentlich gemacht hat. Als er trotz alledem zum Preisträger gekürt wurde, schlug er anlässlich der Prämierung eine öffentliche Diskussion über KI in der Fotografie vor. Er wollte eine Debatte darüber anstoßen, wie mit Bildern umzugehen ist, die eine Pseudorealität abbilden. Wer sich den Kommunikationsverlauf zwischen Veranstalter und Künstler ansieht, gewinnt den Eindruck, dass die Wettbewerbsausrichter um ihren Fehler einfach kein Aufheben machen wollten. Dass hinter dem Wettbewerb der Elektronikhersteller Sony steht, dessen Kameras für die Erzeugung des Bildes also gar nicht nötig waren, könnte dabei eine Rolle gespielt haben. Auf Eldaxens Vorschlag für eine Podiumsdiskussion ging jedenfalls niemand ein. Und als er im geliehenen Smoking bei der Preisverleihung im Londoner Hilton Hotel saß, wurde ihm klar, dass für ihn, wie für manch andere Künstler, überhaupt kein Platz im Bühnenprogramm vorgesehen war. Doch Eldaxen wollte nicht einfach so zusehen, wie sein KI-generiertes Bild zum preisgekrönten Foto erklärt wurde. Er hatte für diesen Moment extra eine kurze Rede auswendig gelernt. In der Pause habe er sich umgeschaut, wie viel Sicherheitspersonal im Raum war und wie viel Zeit ihm wohl bleiben würde, bis man ihn von der Bühne holen würde, erzählt er mir in unserem Videogespräch. Nach der Pause betrat er zeitgleich mit der vom Fernsehnetzwerk BBC engagierten Moderatorin die Bühne. Diese sei sich nicht sicher gewesen, wie sie mit der Situation umgehen sollte und habe ihm das Mikro überlassen. »Vielen Dank, dass Sie mein Bild ausgewählt und dies zu einem historischen Moment gemacht haben«, sagte Eldaxen. Sein Bild sei damit das erste KI-generierte Bild, das in einem renommierten internationalen Fotografiewettbewerb gewonnen habe. Aber KI-Bilder und Fotografie sollten bei einem Preis wie diesem nicht miteinander konkurrieren. Es handelt sich um unterschiedliche Dinge. KI ist keine Fotografie. Deshalb werde ich den Preis nicht annehmen. Boris Eldaxen wollte mit seiner Teilnahme an der Preisverleihung eine Diskussion anstoßen, was als Fotografie angesehen werden solle und was nicht. An diesem Abend in London funktionierte dies nicht. Aber nachdem er seine kurze Rede auf Facebook und Instagram gepostet hatte, verbreitete sich sein Weckruf an die Fotobranche über Nacht in den sozialen Netzwerken. Und das setzte sich in den folgenden Wochen in Fachmedien und bei großen Medienhäusern fort. Eldaxen ist nicht gegen KI in der Bilderstellung, aber er tritt dafür ein, dass nur solche Bilder als Fotos bezeichnet werden, die durch die Abbildung von Licht in einer Kamera entstehen. Für maschinenerzeugte Bilder, die mit Befehlen entstehen, schlägt er einen neuen Begriff vor, der das Potenzial hat, zu einer neuen Kunstrichtung zu werden. Promptografie. Auf einen Blick. Hauptthema. Künstliche Intelligenz verändert Kunst und Kino. Mit großen KI-Modellen lassen sich fotorealistische Bilder und Videos generieren. Bald könnten Werbespots und vielleicht sogar ganze Blockbuster mit künstlicher Intelligenz erstellt werden. Warum das wichtig ist? Drehbuchautoren und Schauspielerinnen fürchten bereits um ihre Jobs. Monatelang haben sie 2023 gestreikt und mit ihrem Arbeitskampf Hollywood lahmgelegt. Derweil spaltet sich die Kunstszene in zwei Lager. Die einen sagen, künstliche Intelligenz zerstöre echte Kreativität. Die anderen sehen völlig neue kreative Ausdrucksformen entstehen. Hintergrund: Noch lassen sich mit KI-basierten Videogeneratoren nur kurze Filmsequenzen generieren. Wann längere Filme erstellt werden können, scheint aber vor allem eine Frage der Rechenleistung zu sein. Noch interessanter sind für Filmstudios zunächst aber wohl die zahlreichen Möglichkeiten, mithilfe von KI Filmmaterial zu bearbeiten oder zu ergänzen. So gibt es erste Datenbanken, in denen sich Produzenten Avatare echter Schauspieler herunterladen können, statt sie selbst als Statisten zu buchen. Ausblick: Mit neuen Animationstechnologien könnten Filmproduzenten in Zukunft sogar schon aus Fotos Statistinnen und Stuntmen generieren. Dazu brauchen sie nur noch Aufnahmen von Personen, deren Bewegungen sie kopieren können. Dass bei der KI-Revolution in Kunst und Kino nicht nur Jobs gefährdet sind, sondern auch entstehen können, zeigt Boris Eldaxen, der vom Fotografen zum Promptografen geworden ist.